Text 21. Stadt aus Glas erschien 1985 als erster Roman von Paul Auster. Zu Beginn wirkt dieser erste Teil der New York-Trilogie wie eine Kriminalgeschichte. Über Beobachtungen und Nachforschungen geraten die Protagonistinnen in eine Identitätskrise und es stellt sich heraus, dass die zunächst angenommenen Zusammenhänge falsch sind. Bisher gesendete Teile können von der Homepage www.contextxxi.at heruntergeladen werden. Quinn machte sich ein leichtes Abendessen aus Rührei und Toast, trank eine Flasche Bier Teil und setzte 4. sich dann mit dem roten Notizbuch an den Schreibtisch. Er hatte nun seit vielen Tagen darin geschrieben und Seite um Seite mit einer unregelmäßigen, engen Schrift gefüllt, aber er hatte noch nicht den Mut gehabt zu lesen, was er geschrieben hatte. Nun, da das Ende in Sicht zu sein schien, dachte er, er könnte einen Blick riskieren. Vieles war sehr schwer zu lesen, vor allem auf den ersten Seiten, und wenn es ihm gelang, die Wörter zu entziffern, schien es ihm nicht der Mühe wert gewesen zu sein. Hebt in der Mitte des Häuserblocks Bleistift auf. Untersucht, zögert, steckt in die Tasche. Kauft Sandwich in Delikatessenladen. Sitzt auf Bank im Park und liest in rotem Notizbuch. Diese Sätze erschienen ihm völlig wertlos. Alles war eine Frage der Methode. Wenn es das Ziel war, Stillman zu verstehen, ihn gut genug kennenzulernen, um voraussehen zu können, was er als nächstes tun würde, hatte Quinn versagt. Er hatte mit einer beschränkten Anzahl von Fakten begonnen. Stillmans Herkunft und Beruf, die Gefangenschaft seines Sohnes, seine Festnahme und Einweisung in eine Anstalt. Ein Buch von absonderlicher Gelehrsamkeit, geschrieben, als man ihn noch für geistig gesund hielt. Und vor allem Virginia Stillmans Überzeugung, dass er nun versuchen würde, seinem Sohn etwas anzutun. Aber die Fakten der Vergangenheit schienen nichts mit den Fakten der Gegenwart zu tun zu haben. Quinn war tief enttäuscht. Er hatte sich immer vorgestellt, der Schlüssel zu guter Detektivarbeit sei die genaue Beobachtung der Details. Je gründlicher die Untersuchung, desto größer der Erfolg. Voraussetzung war, dass menschliches Verhalten verstanden werden konnte. Dass sich hinter der endlosen Fassade von Gesten, Ticks und Schweigen schließlich ein Zusammenhang, eine Ordnung, eine Motivation verbarg. Aber nachdem er sich bemüht hatte, alle diese Oberflächenerscheinungen zu erfassen, fühlte sich Quinn Stillman nicht näher als an dem Tag, an dem er begonnen hatte, ihn zu verfolgen. Er hatte Stillmans Leben gelebt, war in seinem Tempo gegangen. Er hatte gesehen, was er gesehen hatte, und das Einzige, was er nun spürte, war die Undurchdringlichkeit des Mannes. Anstatt den Abstand zwischen ihm und Stillman zu verringern, hatte er zugesehen, wie ihm der alte Mann immer mehr entglitt, während er ihn vor Augen hatte. Aus keinem besonderen Grund, der ihm bewusst war, schlug Quinn eine leere Seite des roten Notizbuchs auf und skizzierte eine kleine Karte des Gebietes, in dem Stillman umhergegangen war. Dann begann er, während er sorgfältig seine Aufzeichnungen prüfte, mit seinem Kugelschreiber den Weg nachzuzeichnen, den Stillman an einem einzigen Tag, am ersten Tag, an dem er die Wanderung des alten Mannes notiert hatte, gegangen war. Quinn fiel auf, dass sich Stillman immer an den Rand dieses Gebietes gehalten und sich nicht ein einziges Mal in Richtung der Mitte bewegt hatte. Die Zeichnung sah ein wenig wie die Karte eines imaginären Staates im Mittelwesten aus. Abgesehen von den 11 Häuserblocks längs des Broadways am Anfang und der Reihe von Schnörkeln, die Stillmans Meander durch den Riverside Park darstellten, glich das Bild auch einem Rechteck. Andererseits konnte es mit Rücksicht auf die rechteckige Anlage der Straßen New Yorks auch als eine Null oder als der Buchstabe O gedeutet werden. Quinn ging weiter zum nächsten Tag, um zu sehen, was geschah. Das Ergebnis sah keineswegs gleich aus. Das Bild erinnerte Quinn an einen Vogel, vielleicht einen Raubvogel mit ausgebreiteten Schwingen, der hoch oben in der Luft schwebte. Einen Augenblick später erschien ihm diese Deutung zu weit hergeholt. Der Vogel verschwand und an seiner Stelle blieben nur zwei abstrakte Formen übrig, verbunden durch einen kleinen Steg, den Stillman gebildet hatte, indem er in der 83. Straße nach Westen gegangen war. Quinn hielt einen Augenblick inne, um darüber nachzudenken, was er da tat. Schrieb er Unsinn nieder? Vertrödelte er schwachsinnig den Abend oder versuchte er, etwas zu finden? Jede Antwort, erkannte er, war unannehmbar. Warum, wenn er lediglich die Zeit totschlug, hatte er sich eine so mühsame Methode dafür ausgesucht? War er so verwirrt, dass er nicht mehr den Mut aufbrachte, zu denken? Andererseits, was hatte er tatsächlich vor, wenn er sich nicht nur zerstreuen wollte? Es schien ihm, dass er nach einem Zeichen suchte. Er durchsuchte das Chaos der Bewegungen Stillmans nach einem Ansatz von zwingender Notwendigkeit. Das setzte eines voraus, dass er noch immer nicht an die bloße Willkürlichkeit der Handlungen Stillmans glaubte. Er wollte, dass sie einen Sinn hatten, so dunkel er auch sein mochte. Das war an sich unannehmbar, denn es bedeutete, dass Quinn sich gestattete, die Tatsachen zu leugnen, und das war, wie er sehr wohl wusste, das Schlimmste, was ein Detektiv tun konnte. Dennoch beschloss er weiterzumachen. Es war noch nicht spät, noch nicht einmal 11 Uhr, und im Grunde konnte es nicht schaden. Die dritte Karte hatte keine Ähnlichkeit mit den beiden anderen. Was sich aus all dem ergab, schien außer Frage zu stehen. Wenn er von den Schnörkeln im Park absah, hatte Quinn zweifellos den Buchstaben I vor sich. Nahm man an, dass die erste Zeichnung den Buchstaben O darstellte, so schien es auch legitim zu sein anzunehmen, dass die Vogelschwingen der zweiten den Buchstaben W bildeten. Quinn war jedoch noch nicht bereit, Schlüsse zu ziehen. Er hatte seine genaue Untersuchung erst am 5. Tag der Wanderung in Stillmans begonnen, und die ersten 4 Buchstaben konnte man nur erraten. Er bedauerte, nicht früher angefangen zu haben, denn er wusste nun, dass das Geheimnis der 4 Tage unwiederbringlich verloren war. Aber vielleicht konnte er die Versäumnisse der Vergangenheit wieder gutmachen, indem er weiter vorstieß. Wenn er am Ende ankam, konnte er vielleicht den Anfang erahnen. Die Zeichnung des nächsten Tages schien eine Form zu ergeben, die dem Buchstaben R ähnelte. Wie die anderen war sie ein wenig schwer zu erkennen und durch zahllose Unregelmäßigkeiten, kleine Abweichungen und schmückende Schnörkel im Park. Quinn, der sich noch an einen Anschein von Objektivität klammerte, versuchte sie so zu betrachten, als hätte er nicht einen Buchstaben des Alphabets erwartet. Er musste zugeben, dass nichts sicher war. Alles konnte ganz bedeutungslos sein. Vielleicht suchte er Bilder in den Wolken, wie er es als kleiner Junge getan hatte. Dennoch, die Übereinstimmung war zu auffällig. Wenn eine Zeichnung einem Buchstaben geähnelt hätte, vielleicht 2, hätte er es als eine Laune des Zufalls abtun können. Aber 4 hintereinander, das war zu viel. Der nächste Tag lieferte ihm ein schiefes O, einen auf einer Seite eingedrückten Kringel mit 3 oder 4 Zacken, die auf der anderen Seite hinausstanden. Dann kam ein sauberes F, mit den üblichen Rokoko-Schnörkeln auf der Seite. Danach zeigte sich ein B, das aussah wie 2 nachlässig aufeinandergestellte Kisten, über deren Ränder die Holzwolle der Verpackung quoll. Darauf folgte ein wackeliges A, das ein wenig einer Stehleiter mit Tritten auf beiden Seiten glich. Und schließlich kam ein zweites B, gefährlich schräg auf einen einzigen Punkt gestellt, wie eine auf dem Kopf stehende Pyramide. Quinn schrieb die Buchstaben der Reihe nach auf. O, W, E, R, O, F, B, A, B. Nachdem er eine Viertelstunde mit ihnen herumgespielt, sie immer wieder auseinandergerissen und in anderer Reihenfolge zusammengestellt hatte, kehrte er zu der ursprünglichen Anordnung zurück und schrieb sie so. Hour of Bab. Die Lösung erschien ihm so grotesk, dass ihm beinahe die Nerven im Stich ließen. Auch wenn man berücksichtigte, dass er die ersten 4 Tage versäumt hatte und dass Stillman noch nicht fertig war, schien die Antwort unausweichlich. Der Turm zu Babel. The Tower of Babel. Quinns Gedanken schweiften einen Augenblick ab zu den letzten Seiten von A. Jordan Pym und der Entdeckung der seltsamen Hieroglyphen auf der inneren Wand der Schlucht. Buchstaben, die in die Erde selbst eingeschrieben waren, als versuchten sie etwas zu sagen, was nicht mehr verstanden werden konnte. Aber wenn man länger darüber nachdachte, schien dieser Vergleich nicht zuzutreffen, denn Stillman hatte seine Botschaft nirgends hinterlassen. Zwar hatte er die Buchstaben durch die Bewegung seiner Schritte geformt, aber sie waren nicht niedergeschrieben worden. Es war so, als zeichnete man mit dem Finger ein Bild in die Luft. Das Bild vergeht, während man es schafft. Es gibt kein Ergebnis, keine Spur, die zeigt, was man gemacht hat. Und doch existieren Bilder, nicht auf den Straßen, wo sie gezeichnet worden waren, wohl aber in Quinns rotem Notizbuch. Er fragte sich, ob sich Stillman jeden Abend in seinem Zimmer hingesetzt und seine Route für den nächsten Tag entworfen oder ob er beim Gehen improvisiert hatte. Unmöglich ist zu wissen. Er fragte sich auch, welchem Zweck dieses Schreiben in Stillmans Vorstellung diente. War es nur eine Art von Notiz, die er für sich selbst machte, oder war es als Botschaft für andere gedacht? Zumindest, folgerte Quinn, bedeutete es, dass Stillman Henry Dark nicht vergessen hatte. Quinn wollte nicht die Nerven verlieren. In dem Bemühen, seine Gefühle zu bezähmen, versuchte er sich alles in einem möglichst schlechten Licht vorzustellen. Wenn er das Schlimmste voraussah, würde es vielleicht nicht so schlimm kommen, wie er dachte. Er argumentierte folgendermaßen. Erstens, Stillman führt tatsächlich etwas gegen Peter im Schilde. Antwort, das war in jedem Fall die Prämisse gewesen. Zweitens, Stillman hatte gewusst, dass man ihn verfolgen würde. Er hatte gewusst, dass man seine Schritte aufzeichnen und schließlich seine Botschaft entziffern werde. Antwort, das änderte nichts an der wesentlichen Tatsache, dass Peter beschützt werden musste. Drittens, Stillman war bei weitem gefährlicher, als man sich ursprünglich vorgestellt hatte. Antwort, das bedeutete nicht, dass er ungeschoren davonkommen konnte. Das half ein wenig. Aber die Buchstaben entsetzten Quinn noch immer. Das Ganze war so verschlagen, so teuflisch in seinen Umständlichkeiten, dass er es nicht akzeptieren mochte. Dann kamen wie auf Befehl die Zweifel und füllten seinen Kopf mit spöttischen, eintönigen Stimmen. Er hatte sich das Ganze nur eingebildet. Die Buchstaben waren gar keine Buchstaben. Er hatte sie nur gesehen, weil er sie sehen wollte. Und selbst wenn die Zeichnungen Buchstaben darstellten, so war das reiner Zufall. Stillman hatte nichts damit zu tun. Alles war nichts als Zufall, ein Streich, den er sich selber gespielt hatte. Er beschloss, zu Bett zu gehen, schlief tief und fest, wachte auf, schrieb eine halbe Stunde in seinem roten Notizbuch, legte sich wieder ins Bett. Sein letzter Gedanke vor dem Einschlafen war, dass er wahrscheinlich noch 2 Tage Zeit hatte, denn Stillman hatte seine Botschaft noch nicht beendet. Die letzten beiden Buchstaben fehlten noch, das E und das L. Quinns Gedanken irrten ab. Er geriet in ein Niemandsland von Fragmenten, an einen Ort von wortlosen Dingen und dinglosen Worten. Dann, als er sich ein letztes Mal aus seiner Trägheit aufraffte, sagte er sich, dass El das alte hebräische Wort für Gott war. In seinem Traum, den er später vergaß, befand er sich auf der städtischen Müllhalde seiner Kindheit und siebte einen Berg von Abfällen durch. Die erste Begegnung mit Stillman fand im Riverside Park statt. Es war mitten am Nachmittag, an einem Samstag voller Fahrräder, Menschen, die ihre Hunde spazieren führten, und Kinder. Stillman saß allein auf einer Bank, starrte auf nichts im Besonderen und hatte das kleine rote Notizbuch auf dem Schoß liegen. Überall war Licht, ein ungeheures Licht, das von allem auszustrahlen schien, was das Auge erblickte, und oben in den Zweigen der Bäume wehte eine Brise und schüttelte die Blätter mit einem heftigen Rauschen, einem Steigen und Fallen, das stetig wie eine Brandung atmete. Quinn hatte seine Schritte sorgfältig geplant. Er tat, als bemerkte er Stillman nicht, setzte sich neben ihn auf die Bank, verschränkte die Arme vor der Brust und starrte in dieselbe Richtung wie der alte Mann. Keiner von beiden sprach. Nach seinen späteren Berechnungen schätzte Quinn, dass das etwa 15 oder 20 Minuten dauerte. Dann wandte er unversehens den Kopf dem alten Mann zu und sah ihn offen an, heftete seine Augen hartnäckig auf das runzelige Profil. Quinn konzentrierte seine ganze Kraft in seinen Augen, so als könnten sie ein Loch in Stillmans Schädel brennen. Dieses Starren dauerte 5 Minuten. Endlich wandte sich Stillman ihm zu. Es tut mir leid, aber es wird mir nicht möglich sein, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe nichts gesagt. Das stimmt. Aber Sie müssen verstehen, dass es nicht meine Gewohnheit ist, mit Fremden zu sprechen. Ich wiederhole, dass ich nichts gesagt habe. Ja, ich habe Sie schon beim ersten Mal verstanden. Aber interessiert es Sie nicht zu erfahren, warum? Ich fürchte, nein. Gut gesagt. Ich sehe, Sie sind ein Mann von Verstand. Ich denke, wir werden gut miteinander auskommen. Das wird sich zeigen. Ha! Es ist nicht so, dass ich etwas gegen Fremde an sich hätte. Ich ziehe es eben nur vor, nicht mit jemandem zu sprechen, der sich mir nicht vorstellt. Um anfangen zu können, muss ich einen Namen haben. Aber sobald Ihnen jemand seinen Namen gesagt hat, ist er doch kein Fremder mehr. Richtig. Deshalb spreche ich nie mit Fremden. In diesem Falle kann ich Ihnen gern dienen. Mein Name ist Quinn. Ah, Quinn. Ja, Quinn. Q-U-I-N-N. Ich verstehe. Ja, ich verstehe. Quinn. Ja, sehr interessant. Quinn. Ein sehr klangvolles Wort. reimt sich auf Sinn, nicht wahr? Das ist richtig, Sinn. Auch auf Gewinn, wenn ich mich nicht irre? Sie irren sich nicht. Und auch auf In mit einem N oder auf Kinn mit zwei N, richtig? Richtig. Sehr interessant. Ich sehe viele Möglichkeiten für dieses Wort, dieses Quinn, diese Quintessenz der Quiddität. Quick zum Beispiel und Quiz und Quack. Reimt sich auf Bin, ganz zu schweigen von Hin. Sehr interessant. Und Drin und Spin und Zin und Chin. Es reimt sich sogar auf Chin. Ja, sehr interessant. Ihr Name gefällt mir ausgezeichnet, Mr. Quinn. Er fliegt in so viele kleine Richtungen auf einmal davon. Ja, das habe ich selbst schon oft bemerkt. Die meisten Menschen achten auf so etwas nicht. Sie halten Wörter für Steine, große unbewegliche Gegenstände ohne Leben, Monaden, die sich nie verändern. Steine können sich verändern. Sie können durch Wind und Wasser abgeschliffen werden. Dann die Erosion. Und sie können zertrümmert werden. Man kann sie in Splitter oder Sand verwandeln. Genau. Ich habe gleich gewusst, dass Sie ein Mann von Verstand sind, Mr. Quinn. Wenn Sie nur wüssten, wie viele Menschen mich missverstanden haben. Meine Arbeit hat darunter gelitten, schrecklich gelitten. Ihre Arbeit? Ja, meine Arbeit, meine Projekte, meine Untersuchungen, meine Experimente. Ach. Ja, aber allen Rückschlägen zum Trotz habe ich nie wirklich den Mut verloren. Zurzeit beispielsweise bin ich mit einer der wichtigsten Arbeiten beschäftigt, die ich je unternommen habe. Wenn alles gut geht, glaube ich, dass ich den Schlüssel zu einer Reihe von großen Entdeckungen in der Hand halten werde. Den Schlüssel? Ja, den Schlüssel. Ein Ding, mit dem man versperrte Türen öffnet. Ich verstehe. Natürlich sammle ich zurzeit lediglich Daten, Beweisstücke sozusagen. Dann muss ich meine Befunde koordinieren. Eine sehr anstrengende Arbeit. Sie glauben nicht, wie schwer es ist, vor allem für einen Mann in meinem Alter. Ich kann es mir vorstellen. Gut, ja, es gibt so viel zu tun und so wenig Zeit, es zu tun. Jeden Morgen stehe ich in der Dämmerung auf. Ich muss bei jedem Wetter draußen sein, immer in Bewegung, immer auf den Beinen, von einem Ort zum anderen. Es erschöpft mich, das können Sie mir glauben. Aber es lohnt sich. Alles für die Wahrheit. Kein Opfer ist zu groß. Allerdings. Sehen Sie, niemand hat verstanden, was ich verstanden habe. Ich bin der Erste. Ich bin der Einzige. Damit trage ich die Last einer großen Verantwortung. Die Welt auf Ihren Schultern. Ja, sozusagen die Welt oder was davon noch übrig ist. Ich wusste gar nicht, dass es schon so schlimm ist. Es ist so schlimm. Vielleicht noch schlimmer. Ach. Sehen Sie, die Welt liegt in Trümmern. Und es ist meine Aufgabe, sie wieder zusammenzusetzen. Da haben Sie sich aber sehr viel vorgenommen. Das ist mir klar. Aber ich suche nur nach dem Prinzip. Das liegt sehr wohl in Reichweite eines einzigen Mannes. Wenn ich das Fundament schaffe, können andere Hände das Werk der Wiederherstellung übernehmen. Das Wichtigste ist die Prämisse, der theoretische erste Schritt. Leider ist kein anderer da, der das tun kann. Haben Sie gute Fortschritte gemacht? Riesenschritte. Tatsächlich spüre ich nun, dass ich unmittelbar vor einem bedeutenden Durchbruch stehe. Es beruhigt mich, das zu hören. Ja, es ist ein tröstlicher Gedanke. Und das alles nur dank meiner Klugheit, der blendenden Klarheit meines Geistes. Daran zweifle ich nicht. Wissen Sie, ich habe die Notwendigkeit eingesehen, mich zu beschränken. Auf ein Gebiet, das klein genug ist, so dass alle Resultate schlüssig sind. Die Prämisse der Prämisse sozusagen. Genau das ist es. Das Prinzip des Prinzips, die Verfahrensmethode. Sehen Sie, die Welt liegt in Trümmern. Wir haben nicht nur unser Ziel verloren, wir haben auch die Sprache verloren, mit dem wir darüber sprechen können. Das sind zweifellos geistige Dinge, aber sie haben ihre Entsprechung in der materiellen Welt. Mein glänzender Einfall war, mich auf körperliche Dinge zu beschränken, auf das Unmittelbare und Greifbare. Meine Motive sind erhaben, aber meine Arbeit gilt im Bereich des Alltäglichen. Deshalb werde ich so oft missverstanden. Aber das spielt keine Rolle. Ich habe gelernt, derlei mit einem Achselzucken abzutun. Eine bewundernswerte Reaktion. Die einzig mögliche. Die einzige, die eines Mannes von meiner Größe würdig ist. Sehen Sie, ich bin dabei, eine neue Sprache zu erfinden. Mit einer solchen Aufgabe vor mir kann ich mich nicht mit der Dummheit anderer abgeben. Jedenfalls ist das alles ein Teil der Krankheit, die ich zu heilen versuche. Eine neue Sprache? Ja, eine Sprache, die endlich sagen wird, was wir zu sagen haben. Denn unsere Wörter entsprechen der Welt nicht mehr. Als die Dinge noch heil waren, hatten wir die Zuversicht, dass unsere Wörter sie ausdrücken konnten. Aber nach und nach sind diese Dinge zerbrochen, zersplittert, ins Chaos gestürzt. Doch unsere Wörter sind dieselben geblieben. Sie haben sich der neuen Wirklichkeit nicht angepasst. Jedes Mal, wenn wir von dem zu sprechen versuchen, was wir sehen, sprechen wir daher falsch und entstellen das, was wir darzustellen versuchen. Damit ist alles ein einziges Durcheinander geworden. aber Wörter sind, wie Sie ja selbst wissen, imstande, sich zu ändern. Das Problem ist, wie man das demonstrieren soll. Deshalb arbeite ich nun mit Mitteln, die so einfach wie möglich sind. So einfach, dass sogar ein Kind begreifen kann, was ich sage. Nehmen wir ein Wort, das auf einen Gegenstand hinweist, Schirm zum Beispiel. Wenn ich das Wort Schirm ausspreche, sehen Sie im Geiste das Ding. Sie sehen eine Art Stock mit zusammenklappbaren Metallspeichen, die das Gestell für ein wasserdichtes Material bilden, das Sie in geöffnetem Zustand vor dem Regen schützt. Ein Schirm ist nicht nur ein Ding, er ist ein Ding, das eine Funktion erfüllt, mit anderen Worten, den Willen des Menschen ausdrückt. Wenn Sie darüber nachdenken, ähnelt jeder Gegenstand insofern dem Schirm, als er einer Funktion dient. Ein Bleistift ist zum Schreiben da, ein Schuh zum Tragen, ein Auto zum Fahren. Meine Frage lautet nun, was geschieht, wenn ein Ding nicht mehr seine Funktion erfüllt? Ist es noch das Ding oder ist es etwas anderes geworden? Ist der Schirm noch ein Schirm, wenn Sie den Stoff herunterreißen? Sie öffnen das Gestell, halten es über den Kopf, gehen in den Regen hinaus und werden nass. Ist es möglich, diesen Gegenstand noch einen Schirm zu nennen? Im Allgemeinen tun es die Leute. Andernfalls werden sie sagen, der Schirm sei kaputt. Für mich ist das ein schwerwiegender Fehler, die Quelle aller unserer Nöte. Da er seinen Zweck nicht mehr dienen kann, hat der Schirm aufgehört, ein Schirm zu sein. Er mag einem Schirm ähneln, er mag einmal ein Schirm gewesen sein. Aber nun hat er sich in etwas anderes verwandelt. Das Wort ist jedoch dasselbe geblieben. Daher kann es das Ding nicht mehr ausdrücken. Es ist ungenau, es ist falsch. Es verbirgt das Ding, das es enthüllen soll. Und wenn wir nicht einmal einen gewöhnlichen, alltäglichen Gegenstand benennen können, den wir in der Hand halten, wie wollen wir dann von den Dingen sprechen, die uns wirklich etwas angehen? Wenn wir nicht anfangen, den Begriff der Veränderung in die Wörter aufzunehmen, die wir gebrauchen, bleiben wir verloren. Und Ihre Arbeit? Meine Arbeit ist sehr einfach. Ich bin nach New York gekommen, weil es der verlorenste, der elendste aller Orte ist. Die Zerbrochenheit ist allgegenwärtig, die Unordnung universal. Sie brauchen nur die Augen zu öffnen, um es zu sehen. Die zerbrochenen Menschen, die zerbrochenen Dinge, die zerbrochenen Gedanken. Die ganze Stadt ist ein Schrotthaufen. Sie eignet sich ausgezeichnet für meine Zwecke. Die Straßen sind eine endlose Materialquelle, ein unerschöpfliches Lagerhaus von zertrümmerten Dingen. Jeden Tag gehe ich mit meiner Tasche umher und sammle Gegenstände, die eine Untersuchung wert sind. Ich habe nun schon hunderte von Proben, vom Zerdrückten bis zum Zerkratzten, vom Verbeulten bis zum Zerplatzten, vom Zerriebenen bis zum Verfaulten. Was tun Sie mit diesen Dingen? Ich gebe ihnen Namen. Namen? Ich erfinde neue Wörter, die den Dingen entsprechen. Ich verstehe, aber wie treffen Sie die Entscheidungen? Woher wissen Sie, ob Sie das richtige Wort gefunden haben? Ich mache nie einen Fehler. Das ist eine Folge meines Genies. Können Sie mir ein Beispiel geben? Eines meiner Wörter? Ja. Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Das ist mein Geheimnis, Sie verstehen? Sobald ich mein Buch veröffentlicht habe, werden Sie und die übrige Welt es kennen. Aber vorerst muss ich es für mich behalten. Geheime Informationen? Richtig, streng geheim. Schade. Sie sollten nicht allzu enttäuscht sein. Es wird nicht mehr lange dauern, bis ich meine Ergebnisse geordnet habe. Dann werden große Dinge geschehen. Es wird das bedeutendste Ereignis in der Geschichte der Menschheit sein. Die zweite Begegnung fand am folgenden Morgen kurz nach 9 Uhr statt. Es war Sonntag und Stillman war eine Stunde später als sonst aus dem Hotel gekommen. Er ging die beiden Häuserblocks entlang bis zu dem Lokal, wo er immer frühstückte, dem Mayflower Café, und setzte sich hinten in eine Ecknische. Quinn, der nun kühner geworden war, folgte dem alten Mann in das Café und setzte sich direkt ihm gegenüber in dieselbe Nische. Ein oder zwei Minuten schien Stillman seine Anwesenheit nicht zu bemerken. Dann blickte er von seiner Speisekarte auf und studierte Quinns Gesicht geistesabwesend. Offensichtlich erkannte er ihn nicht wieder. Kenne ich Sie? Ich glaube nicht. Mein Name ist Henry Dark. Ah, ein Mann, der mit dem Wesentlichen beginnt. Das gefällt mir. Ich bin keiner, der um den Busch herumschleicht. Um den Busch? Was für ein Busch soll das sein? Der brennende Dornbusch natürlich. Ah ja, der brennende Dornbusch. Natürlich. Ich bedauere, aber ich kann mich nicht an Ihren Namen erinnern. Ich weiß, Sie haben ihn eben genannt, aber nun scheint er einfach weg zu sein. Henry Dark. Ja, richtig, jetzt habe ich ihn wieder. Henry Dark. Leider ist das nicht möglich. Warum nicht? Weil es keinen Henry Dark gibt. Vielleicht bin ich ja ein anderer Henry Dark, im Gegensatz zu dem, den es nicht gibt. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Es ist wahr, dass manchmal zwei Menschen den gleichen Namen haben. Es ist durchaus möglich, dass Sie Henry Dark heißen, aber Sie sind nicht der Henry Dark. Ist er ein Freund von Ihnen? Das nicht gerade, sehen Sie. Es hat nie einen Henry Dark gegeben. Ich habe ihn mir ausgedacht. Er ist eine Erfindung. Nein. Ja, er ist eine Figur in einem Buch, das ich einmal geschrieben habe. Pure Erfindung. Es fällt mir schwer, das zu akzeptieren. So ging es auch den anderen. Ich habe sie alle zum Narren gehalten. Erstaunlich. Warum in aller Welt haben Sie das getan? Ich brauchte ihn, Sie verstehen. Ich hatte damals gewisse Ideen, die zu gefährlich und zu polemisch waren. Daher gab ich vor, dass sie von einem anderen stammen. Es war eine Art Schutz für mich. Aber wie kamen Sie auf den Namen Henry Dark? Es ist ein guter Name, finden Sie nicht? Mir gefällt er sehr gut, voller Geheimnisse und zugleich sehr passend. Er diente meinen Zwecken sehr gut. Und außerdem hatte er eine geheime Bedeutung. Die Anspielung auf die Dunkelheit? Nein, nein, nicht so Offensichtliches. Es waren die Anfangsbuchstaben, HD. Das war sehr wichtig. Wie das? Wollen Sie nicht raten? Lieber nicht. Ach, versuchen Sie es doch bitte. Raten Sie dreimal. Wenn Sie nicht draufkommen, sage ich es Ihnen. HD. Für Henry David? Wie in Henry David Thoreau? Weit gefehlt. Wie wäre es mit HD schlicht und einfach für die Dichterin Hilda Doolittle? Noch schlechter als das erste Mal. Gut, einmal darf ich noch raten. HD. H und D. Einen Augenblick. Wie wäre es mit... einen Augenblick noch. Ah ja, jetzt habe ich es. H für den weinenden Philosophen Heraklit und D für den lachenden Philosophen Demokrit. Heraklit und Demokrit. Die beiden Pole der Dialektik. Eine sehr kluge Antwort. Habe ich recht? Nein, natürlich nicht. Aber eine kluge Antwort ist es trotzdem. Ja, aber Sie können nicht behaupten, ich hätte es nicht versucht. Nein, das kann ich nicht. Deshalb will ich Sie auch mit der richtigen Antwort belohnen, weil Sie es versucht haben. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Die Initialen HD in Henry Dark stehen für Humpty Dumpty. Für wen? Humpty Dumpty. Sie wissen doch, das Ei. Wie in Humpty Dumpty saß auf einer Mauer. Richtig. Ich verstehe nicht. Humpty Dumpty, die reinste Verkörperung des Menschseins. Hören Sie mir aufmerksam zu. Was ist ein Ei? Es ist das, was noch nicht geboren wurde. Ein Paradoxon, nicht wahr? Denn wie kann Humpty Dumpty leben, wenn er noch nicht geboren wurde? Und dennoch lebt er. Täuschen Sie sich da nicht. Wir wissen es, weil er sprechen kann. Mehr noch, er ist ein Sprachphilosoph. Wenn ich ein Wort gebrauche, sagte Humpty Dumpty in leicht verächtlichem Ton, so bedeutet es das, was ich will, dass es bedeutet. Weder mehr noch weniger. Die Frage ist nur, sagte Alice, ob sie machen können, dass Wörter so viele verschiedene Dinge bedeuten. Die Frage ist, sagte Humpty Dumpty, wer der Herr sein soll. Das ist alles. Lewis Carroll. Alice hinter den Spiegeln, 6. Kapitel. Interessant. Mehr als interessant. Es ist von entscheidender Bedeutung. Hören Sie aufmerksam zu und Sie werden vielleicht etwas lernen. In seiner kleinen Rede an Alice skizziert Humpty Dumpty die Zukunft der menschlichen Hoffnungen und er liefert den Schlüssel für unsere Rettung. Herren über die Wörter werden, die wir sprechen, die Sprache unseren Bedürfnissen anpassen. Humpty Dumpty war ein Prophet, ein Mann, der Wahrheiten aussprach, für die die Welt noch nicht bereit war. Ein Mann? Entschuldigen Sie, ein Versprecher. Ich meine ein Ei. Aber der Versprecher ist aufschlussreich und hilft mir, meine Behauptung zu beweisen. Denn alle Menschen sind gewissermaßen Eier. Wir existieren, aber wir haben noch nicht die Gestalt erlangt, die unser Schicksal ist. Wir sind ein reines Potenzial, ein Beispiel für das noch nicht Angekommene. Denn der Mensch ist ein gefallenes Geschöpf. Wir wissen das aus der Genesis. Humpty Dumpty ist ebenfalls ein gefallenes Geschöpf. Er fällt von seiner Mauer herunter und niemand kann ihn wieder zusammensetzen. Weder der König, noch seine Pferde, noch seine Männer. Aber das ist es, wonach wir alle streben müssen. Es ist unsere Menschenpflicht, das Ei wieder zusammenzusetzen. Denn jeder von uns ist Humpty Dumpty. Und ihm helfen heißt uns selbst helfen. Ein überzeugendes Argument. Es ist unmöglich, einen Fehler darin zu finden. Kein Sprung im Ei. Richtig. Und zugleich der Ursprung Henry Darks. Ja, aber es steckt noch mehr dahinter, nämlich ein zweites Ei. Es gibt mehr als eines? Du lieber Himmel, ja. Es gibt Millionen. Aber das eine, an das ich denke, ist besonders berühmt. Es ist wahrscheinlich das berühmteste aller Eier. Also jetzt kann ich Ihnen nicht mehr folgen. Ich spreche vom Ei des Kolumbus. Ach ja, natürlich. Sie kennen die Geschichte? Jeder kennt sie. Sie ist reizend, nicht wahr? Als er das Problem zu lösen hatte, wie man ein Ei auf die Spitze stellt, stieß Kolumbus es einfach leicht auf den Boden auf und zerbrach die Schale gerade so weit, dass eine kleine ebene Fläche entstand, die das Ei stützte, als er seine Hand zurückzog. Es funktionierte. Natürlich funktionierte es. Kolumbus war ein Genie. Er suchte das Paradies und entdeckte die neue Welt. Es ist noch nicht zu spät für sie, das Paradies zu werden. Gewiss nicht. Ich gebe zu, dass es bis jetzt noch nicht allzu gut gegangen ist. Aber noch besteht Hoffnung. Die Amerikaner haben nie die Sehnsucht verloren, neue Welten zu entdecken. Wissen Sie noch, was 1969 geschah? Ich erinnere mich an vieles. Woran denken Sie? Menschen betraten den Mond. Denken Sie daran, mein lieber Herr. Menschen betraten den Mond. Ja, ich erinnere mich. Dem Präsidenten zufolge war es das größte Ereignis seit der Schöpfung. Er hatte recht. Es war das einzig Gescheite, was dieser Mann jemals sagte. Und was glauben Sie, wie der Mond aussieht? Ich habe keine Ahnung. Kommen Sie, denken Sie noch einmal nach. Aber ja, jetzt sehe ich, was Sie meinen. Zugegeben, die Ähnlichkeit ist nicht vollkommen. Aber es ist wahr, dass der Mond in gewissen Phasen, besonders in klaren Nächten, einem Ei sehr ähnlich sieht. Ja, sehr ähnlich. Die dritte Begegnung fand später am selben Tag statt. Der Nachmittag war schon weit fortgeschritten. Das Licht lag wie Gase auf den Ziegeln und Blättern. Die Schatten wurden länger. Wieder einmal zog sich Stillman in den Riverside Park zurück, diesmal bis an den Rand, und er kam auf einer buckligen Erhöhung an der 84. Straße zur Ruhe, die Mount Tom genannt wird. An derselben Stelle hatte in den Sommern der Jahre 1843 und 1844 Edgar Allan Poe viele lange Stunden verbracht und auf den Hudson hinausgeblickt. Quinn wusste es, weil er es sich angelegen sein ließ, solche Dinge zu wissen. Tatsächlich hatte auch er selbst oft dort gesessen. Er hatte nun wenig Angst vor dem, was er tun musste. Er ging zwei- oder dreimal um den Felsen herum, vermochte aber Stillmans Aufmerksamkeit nicht auf sich zu lenken. Dann setzte er sich neben den alten Mann und begrüßte ihn. Unglaublicherweise erkannte ihn Stillman nicht wieder. Zum dritten Mal erschien Quinn nun schon, und jedes Mal war es so, als wäre er jemand anders. Er konnte nicht entscheiden, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen war. Wenn sich Stillman verstellte, war er ein Schauspieler, wie es keinen zweiten auf der Welt gab, denn jedes Mal war Quinn überraschend aufgetaucht und dennoch hatte Stillman keine Miene verzogen. Wenn ihn Stillman andererseits wirklich nicht wiedererkannte, was bedeutete das? War es möglich, dass jemand so unempfindlich für alles sein konnte, was er sah? Guten Tag, schönes Wetter heute. Wer sind Sie? Mein Name ist Peter Stillman. Das ist mein Name. Ich bin Peter Stillman. Ich bin der andere Peter Stillman. Oh, Sie wollen sagen, mein Sohn. Ja, das ist möglich. Sie sehen aus wie er. Natürlich ist Peter blond und Sie dunkel. Nicht Henry Dark, aber dunkelhaarig. Doch die Menschen ändern sich, nicht wahr? In der einen Minute sind wir das eine und in der anderen etwas anderes. Richtig. Ich habe oft über dich nachgedacht, Peter. Oft habe ich mir gedacht, ich möchte wissen, wie es Peter geht. Es geht mir jetzt viel besser, danke. Freut mich, das zu hören. Irgendwer sagte mir einmal, du seist gestorben. Das hat mich sehr traurig gemacht. Nein, ich habe mich vollständig erholt. Ich sehe es. Gesund wie ein Fisch im Wasser. Und du sprichst auch so gut. Alle Wörter stehen mir jetzt zu Gebote. Auch solche, mit denen die meisten Leute Schwierigkeiten haben. Ich kann sie alle sagen. Ich bin so stolz auf dich, Peter. Ich verdanke alles dir. Kinder sind ein großer Segen. Das habe ich immer gesagt. Ein unvergleichlicher Segen. Ganz gewiss. Was mich betrifft, ich habe meine guten Tage und meine schlechten Tage. Wenn die schlechten Tage kommen, denke ich an die guten. Die Erinnerung ist ein großer Segen, das Beste nach dem Tod. Ohne Zweifel. Natürlich müssen wir auch in der Gegenwart leben. Ich zum Beispiel bin im Augenblick in New York. Morgen könnte ich schon anderswo sein. Ich reise viel, weißt du. Heute hier, morgen dort. Das gehört zu meiner Arbeit. Es muss sehr anstrengend sein. Ja, ich habe genug Anregungen. Mein Geist steht nie still. Es ist gut, das zu hören. Ich spüre die Jahre schon sehr, das ist wahr. Aber wir müssen für so vieles dankbar sein. Die Zeit lässt uns alt werden, aber sie gibt uns auch den Tag und die Nacht. Und wenn wir sterben, ist immer jemand da, der unseren Platz einnimmt. Ja, wir werden alle alt. Wenn du alt bist, hast du vielleicht einen Sohn, der dich tröstet. Das würde mir gefallen. Dann wärst du so glücklich, wie ich es gewesen bin. Denk daran, Peter. Kinder sind ein großer Segen. Ich werde es nicht vergessen. Und denk auch daran, dass du nicht alle deine Eier in einen Korb legen darfst. Umgekehrt, zähle deine Küken nicht, bevor sie ausgeschlüpft sind. Nein, ich versuche alles zu nehmen, wie es kommt. Und schließlich, sage nie etwas, wovon du in deinem Herzen weißt, dass es nicht wahr ist. Das werde ich nicht tun. Lügen ist schlecht. Es lässt sich bedauern, dass du je geboren wurdest. Und nicht geboren worden zu sein, ist ein Fluch. Du bist dazu verdammt, außerhalb der Zeit zu leben. Und wenn du außerhalb der Zeit lebst, gibt es keinen Tag und keine Nacht. Du hast nicht einmal die Chance zu sterben. Ich verstehe. Eine Lüge kann nie ungeschehen gemacht werden. Auch die Wahrheit reicht dazu nicht aus. Ich bin Vater und weiß über diese Dinge Bescheid. Erinnere dich, was mit dem Vater unseres Landes geschah. Er fällte den Kirschbaum und sagte dann zu seinem Vater, ich kann nicht lügen. Kurz darauf warf er die Münze über den Fluss. Diese beiden Ereignisse sind entscheidend für die amerikanische Geschichte. George Washington fällte den Baum und dann warf er das Geld weg, verstehst du? Er sagte uns eine wesentliche Wahrheit, nämlich, dass Geld nicht auf Bäumen wächst. Das hat unser Land groß gemacht, Peter. Jetzt ist George Washingtons Bild auf jedem Dollarschein zu sehen. Aus all dem ist eine wichtige Lektion zu lernen. Da bin ich ganz deiner Meinung. Natürlich ist es bedauerlich, dass der Baum umgehauen wurde. Dieser Baum war der Baum des Lebens und er hätte uns gegen den Tod gefeit. Jetzt heißen wir den Tod mit offenen Armen willkommen, besonders wenn wir alt sind. Aber der Vater unseres Landes kannte seine Pflichten. Er konnte nicht anders handeln. Das ist der Sinn des Satzes, das Leben ist eine Schale voller Kirschen. Wäre der Baum stehen geblieben, hätten wir das ewige Leben gehabt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe viele solche Ideen im Kopf. Mein Geist steht nie still. Du warst immer ein kluger Junge, Peter, und ich bin froh, dass du mich verstehst. Ich kann dir vollkommen folgen. Ein Vater muss seinem Sohn immer die Lektionen lehren, die er gelernt hat. Auf diese Weise wird das Wissen von Generation zu Generation weitergegeben und wir werden weise. Ich werde nicht vergessen, was du mir gesagt hast. Jetzt werde ich glücklich sterben können, Peter. Das freut mich. Aber du darfst nichts vergessen. Das werde ich nicht, Vater. Ich verspreche es dir. Am nächsten Morgen stand Quinn zur üblichen Zeit vor dem Hotel. Das Wetter hatte sich schließlich geändert. Nach 2 Wochen mit strahlendem Himmel ging nun ein Sprühregen auf New York nieder und die Straßen waren voll von dem Geräusch nasser rollender Reifen. Eine Stunde lang saß Quinn unter dem Schutz eines schwarzen Schirms auf der Bank und dachte, Stillman werde jeden Augenblick erscheinen. Er aß sein Brötchen und trank seinen Kaffee, las den Bericht über das verlorene Spiel der Mets am Sonntag und von dem alten Mann war noch immer nichts zu sehen. Geduld, sagte er sich und nahm den Rest der Zeitung in Angriff. 40 Minuten vergingen. Er kam beim Finanzteil an und wollte eben die Analyse einer Fusion mehrerer Gesellschaften lesen, als es heftiger zu regnen begann. Widerwillig verließ er seine Bank und ging zu einem Toreingang gegenüber dem Hotel. Dort stand er 1,5 Stunden in seinen feuchtkalten Schuhen. War Stillman krank? Fragte er sich. Quinn versuchte sich vorzustellen, wie er im Bett lag und ein Fieber ausschwitzte. Vielleicht war der alte Mann im Laufe der Nacht gestorben und seine Leiche war noch nicht entdeckt worden. So etwas kommt vor, sagte er sich. Heute hätte der entscheidende Tag sein sollen. Und Quinn hatte sorgfältig genaue Pläne dafür entworfen. Nun dienten seine Berechnungen zu nichts. Es störte ihn, dass er diese Möglichkeit nicht in Betracht gezogen hatte. Dennoch zögerte er. Er stand unter seinem Schirm und sah zu, wie der Regen in kleinen, feinen Tropfen von ihm abglitt. Ab 11 Uhr reifte ein Entschluss in ihm. Eine 1/2 Stunde später überquerte er die Straße, ging 40 Schritte den Block hinunter und betrat Stillmans Hotel. Das Haus stank nach Schabenvertilgungsmitteln und Zigarettenstummeln. Einige der Bewohner, die nicht wussten, wohin sie im Regen gehen sollten, räkelten sich in der Halle in orangefarbenen Plastiksesseln. Der Raum wirkte wie leer, eine Hölle schaler Gedanken. Ein großer Schwarzer saß mit aufgekrempelten Hemdsärmeln hinter dem Empfangstisch. Er stützte einen Ellbogen auf den Tisch und hatte den Kopf in die offene Hand gelegt. Mit der anderen Hand blätterte er in einer Boulevardzeitung, aber er hielt kaum inne, um zu lesen. Er sah so gelangweilt aus, als hätte er sein ganzes Leben dort verbracht. Ich möchte eine Nachricht für einen Ihrer Gäste hinterlassen. Hey, ich möchte eine Nachricht für einen Ihrer Gäste hinterlassen. Hier gibt es keine Gäste, wir nennen sie Insassen. Okay, für einen Ihrer Insassen also. Ich möchte eine Nachricht hinterlassen. Und wer soll es sein, Mann? Stillman, Peter Stillman. Kann mich an keinen erinnern, der so heißt. Sie haben kein Register? Doch, wir haben ein Buch, aber es ist im Safe. Im Safe? Wovon reden Sie? Ich rede von dem Buch, Mann. Der Boss will, dass es im Safe eingeschlossen wird. Gut, ich nehme an, Sie kennen die Kombination nicht. Tut mir leid, die kennt nur der Boss. Quinn seufzte, griff in die Tasche, zog eine 5-Dollar-Note heraus und klatschte sie auf den Tisch. Ich nehme an, Sie haben nicht zufällig eine Kopie des Buches, oder? Wie war noch einmal der Name Ihres Freundes? Stillman, ein alter Mann mit weißem Haar. Der Herr Mantel? Richtig. Wir nennen ihn den Professor. Das ist er. Haben Sie seine Zimmernummer? Er ist vor ungefähr 2 Wochen eingezogen. Stillman, Zimmer 303. Er ist nicht mehr da. Wie? Er ist ausgezogen. Was reden Sie da? Hören Sie, Mann, ich sage Ihnen nur, was hier steht. Stillman hat sich gestern Abend abgemeldet, er ist weg. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Es ist mir egal, was das ist. Hier steht es schwarz auf weiß. Hat er eine Nachsendeadresse angegeben? Soll das ein Witz sein? Um welche Zeit ist er fortgegangen? Muss ich Louis fragen, den Nachtportier. Er kommt um 8. Kann ich das Zimmer sehen? Tut mir leid, ich habe es heute Morgen selbst vermietet. Der Kerl liegt oben und schläft. Wie sieht er aus? Für 5 Dollar haben Sie aber eine Menge Fragen. Vergessen Sie es. Es ist nicht so wichtig. Er kehrte in einem heftigen Regenguss zu seiner Wohnung zurück und wurde trotz seines Schirms klatschnass. So viel zu den Funktionen, sagte er sich. So viel zur Bedeutung von Wörtern. Er warf den Schirm angewidert auf den Boden des Wohnzimmers. Dann zog er den Sakko aus und schleuderte ihn gegen die Wand. Wasser spritzte umher. Er rief Virginia Stillman an, weil er zu verwirrt war, um sich etwas anderes auszudenken. Sie meldete sich, als er schon wieder auflegen wollte. Ich habe ihn verloren. Sind Sie sicher? Er ist gestern Abend ausgezogen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe Angst, Paul. Haben Sie von ihm gehört? Ich weiß nicht. Ich glaube ja, aber ich bin nicht sicher. Wie soll ich das verstehen? Peter ist heute Morgen ans Telefon gegangen, während ich mein Bad nahm. Er will mir nicht sagen, wer es war. Er ist in sein Zimmer gegangen, hat die Rollos heruntergezogen und weigert sich zu sprechen. Aber das hat er doch schon öfter getan. Ja, deshalb bin ich auch nicht sicher. Aber er hat es schon lange nicht mehr gemacht. Das klingt nicht gut. Das fürchte ich auch. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe einige Ideen. Ich werde mich gleich näher mit Ihnen beschäftigen. Wie erreiche ich Sie? Ich rufe Sie alle 2 Stunden an, egal wo ich bin. Sie versprechen es mir? Ich verspreche es. Ich habe solche Angst. Ich halte es nicht mehr aus. Meine Schuld. Ich habe einen dummen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Nein, ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Niemand kann jemanden 24 Stunden am Tag überwachen. Das ist unmöglich. Sie müssten in seiner Haut stecken. Das ist es ja. Ich dachte, ich stecke in seiner Haut. Es ist noch nicht zu spät, oder? Nein, wir haben noch viel Zeit. Ich möchte, dass Sie sich beruhigen. Ich will es versuchen. Gut, ich lasse von mir hören. Alle 2 Stunden? Alle 2 Stunden. Er hatte sich bei diesem Gespräch recht gut aus der Affäre gezogen. Trotz allem war es ihm gelungen, Virginia Stillman zu beruhigen. Es fiel ihm schwer, es zu glauben. Aber sie schien ihm immer noch zu vertrauen. Nicht, dass ihm das etwas nützte. Denn er hatte sie in Wirklichkeit belogen. Er hatte nicht einige Ideen, er hatte nicht einmal eine einzige. Stadt des Glas, Hörbuch in 6 Teilen. Gelesen von Andreas Keuerleber, Daniela Czerwionke, Jens Kornacker, Christian Rummel, Sonja Eicher, Eno Tierbach und Ilona Herbert. Love is but the song we sing. But a moment's light fading in the grass. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try and love one another right now. To love and fear, all in your trembling hand. Just one key unlocks them both, and it's there at your command. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try and love one another right now. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try and love one another right now. That I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you. Honest, I do. I need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny they're true. Answer really changed things, making me blue. I'm afraid someday you'll leave me, saying, can we still be friends? If you go, you know you'll grieve me. All in life guessing that you love me, dreaming dreams of you in vain. I'm confessing that I love you over and over again. I'm